Wie sehr die Bevölkerung des damaligen Deutschlands abnahm, geht aus der einen Zahlenangabe hervor, dass sie in Böhmen von 3 Millionen auf etwa 780.000 zurückging. Aber der Jesuitengeneral bekümmerte sich nicht um die Not der Menschen, mochten auch die Katholiken in Deutschland genauso leiden wie die Ketzer. Ihm kam es allein darauf an, in Deutschland zu herrschen. Mochte es so gut wie aussterben, das heranwachsende Geschlecht würde ihm willfährig sein und würde sich schon wieder vermehren. Der Kampf nahm also seinen Fortgang, verwüstete das Land, vermehrte das Unglück der Deutschen und brach die deutsche Kraft, insonderheit die des deutschen Bauern. Um die Macht des Hauses Habsburg in Deutschland nicht wieder emporsteigen zu lassen, griff 1635 auch Frankreich an der Seite Schwedens auf deutschem Grund und Boden in den Krieg ein. Demgegenüber zögerte der Jesuit nicht, auch Tausende von Kosaken gegen Deutsche zu hetzen. 1637 starb Ferdinand II., an den wir freie Deutsche nur mit Grauen denken können. Sein Nachfolger war friedensgeneigter, doch der Jesuitengeneral trieb ihn weiter zum Kriege. Immer wieder setzte sich der Jesuit jeder Friedensregung entgegen. Es gelang ihm aber nicht, Richelieu von dem Bündnis mit Schweden zu trennen, um dem Kriege eine andere Wendung zu geben. Die Kriegswaage glich sich immer wieder aus. Das Land wurde immer wieder mehr verwüstet und neue Tausende von Deutschen starben. Selbst Maximilian von Bayern wurde kriegsmüde. Im März 1647 schloss er einen Waffenstillstand mit Schweden und Frankreich, den er aber auf Betreiben der Jesuiten schon im September wieder kündigte. Auch den Friedensschluss in Münster und Osnabrück suchte der Jesuitengeneral zu verhindern. 1648 kam er zustande. Rom hat ihn nie anerkannt. Die Pläne des Jesuitengenerals waren nicht durchgedrungen, Deutschland war ihm nicht unterworfen. Für den Besitzstand der geistlichen Güter und für die Religionsausübung wurde das Jahr 1624 angesetzt. Was bis dahin katholisch geworden war, sollte katholisch bleiben, was protestantisch war, protestantisch. Für die unglückliche Oberpfalz wurde eine Ausnahme gemacht. Sie war damals noch zum größten Teil protestantisch. Schwarze Nacht liegt seitdem über dem Gebiet. Ungemein viel hatte indes der Jesuitengeneral erreicht. Österreich und Bayern waren in seine Botmäßigkeit gekommen. Am Rhein war seine Stellung stark. Für seinen weiteren Kreuzzug gegen die Ketzerei in Deutschland hatte der Jesuit eine feste Basis gewonnen. Nie und nimmer konnte er seine Absicht, diese in Deutschland auszurotten, aufgeben. Immer musste er sie weiterverfolgen. Die Lebenskraft der Deutschen war und ist ihm der Todfeind. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zeigt den Jesuitengeneral auf der Höhe seiner Machtentfaltung vor der Auflösung des Ordens 1773. Das Titelblatt der Della Vita e del Instituto di Sant'Ignazio Fondatore della Campagna di Gesù, Rom 1650, stellt Ignaz von Loyola als Gott über der Erdkugel in Wolken schwebend von Engeln umgeben dar. Er hat in der einen Hand die Satzungen, in der anderen hält er hoch am Himmel eine Sonne, die Strahlen auf die Erde sendet, mit den Buchstaben J-H-S. J und H sind die ersten beiden Konsonanten des von den Juden nicht ausgesprochenen Gottesnamens Jehova. Das S hat viele Bedeutungen, wir nennen nur die eine, Signum. Es ist der kabbalistischen Jehova, also das Zeichen, in dem Ignaz von Loyola siegen will. Zu Seiten der Erdkugel stehen zwei weibliche Figuren, eine Indianerin und eine Malayin, und sitzen zwei blonde Frauen mit Kronen auf den Häuptern. Zu den Füßen der einen liegen die Schätze, zu den Füßen der anderen die Früchte dieser Erde, ferner Königs- und Fürstenkronen und die Tiara. Die Blicke der Frauen sind auf Ignaz von Loyola, den Christus quasi Präsens in den Wolken gerichtet. Als überstaatlich beherrscht der Jesuitengeneral den Erdball, der klein unter ihm liegt. Und in der Tat war die Herrschaft des Ordensgenerals über die ganze Erde ausgedehnt, sein Traum schien fast verwirklicht. Das Papsttum hatte er fest in der Hand. Die Päpste wagten nicht einmal ihre eigenen Anordnungen gegen ihn durchzusetzen, auch nicht in Sachen des Glaubens oder der Mission, wie wir es in China gesehen haben. Sie wagten nicht, den widersetzlichen Jesuitengeneral zum Gehorsam zu zwingen, formten dagegen die Lehre der Kirche so, wie er wünschte. Auf dem Gebiete der Wirtschaft war er allgewaltig. Bei der Beherrschung der katholischen Völker Europas stützte sich der Jesuit fest auf das absolute Königtum. Es ist sein Werk. Nach dem Aufbau seines eigenen Ordens kann er nichts anderes verstehen, als dass nur ein einziger unbeschränkt die Herrschaftsgewalt ausübt. Alle anderen Regierungsformen sind nur Übergang für ihn. Ob diese eine allmächtige Person indes ein König oder ein Diktator ist, das ist ihm natürlich gleich. Es kommt ihm nur darauf an, dass er diese Person durch einen Beichtvater oder sonstige Mittelspersonen völlig leitet und durch ihn das Volk und den Staat, so wie zu den Zeiten Ludwigs des 14. das französische Volk und Frankreich. Nicht nur die Könige von Frankreich, auch die Könige von Portugal, Spanien und Polen, die deutschen Kaiser und die Kurfürsten von Bayern waren ihm hörig. Ja, er hatte sogar den Triumph erlebt, Ludwig den 14. von Frankreich in Johann Kasimir von Polen und sogar in dem protestantischen England in Jakob den 2. Mitglieder seines Ordens auf dem Throne zu sehen. Nur wenige Herrscher und damit wenige Staaten und Völker gab es, die dem jesuitischen Einfluss noch nicht unterworfen waren. Den Kurfürsten von Sachsen hatte der Jesuitengeneral bekehrt, indem er ihm die polnische Königskrone verschaffte. Es blieb ihm nur noch die schwere Sorge, dass die Kurfürsten von Brandenburg, die doch Protestanten waren, ihre Macht in Norddeutschland vermehrten. Da er diese Machtvermehrung nicht hindern konnte, obschon er Könige Ludwig den 14. und Johann Kasimir von Polen immer wieder dazu gebrauchte, so wollte er auch hier das Herrscherhaus erobern. Jesuitentätigkeit fällt in die letzten Jahre des großen Kurfürsten. Seinem Sohne Friedrich I. war der Jesuitengeneral gefällig. Er setzte tatsächlich beim Kaiser von Österreich die Erhebung Preußens zum Königreich 1701 durch, um durch eine vermeintliche Dankesschuld das preußische Königshaus an sich zu fesseln. Triumphierend schreibt der Jesuit Wotha 1709 in einem Briefe, Zitat: Durch die göttliche Güte ist mir, was seine Heiligkeit mit Jubel vernehmen wird, das Glück zuteil geworden, in den königlichen Schlössern zu Berlin und Potsdam, was seit fast 200 Jahren nicht mehr geschehen, die heilige Messe zu lesen. Bei offenen Türen mit völliger Publizität und in den glänzendsten und prachtvollsten Gewändern der Paläste. Auf jeden Wink von mir mussten die Pagen und Beamten des calvinistischen Herrschers kommen und gehen. Bald um silberne Leuchter und Kerzen, bald um Wein und Wasser zu holen, als ob sie Katholiken wären. Ich bin überzeugt, seine Heiligkeit wird mit Vergnügen diese Vorspiele sehen, die den Zugang zu ernsteren Dingen vorgesehen und eröffnen. Ich sagte dem König von Preußen, dass in dem Bilde des heiligen Ignatius nur ein Zug noch fehle, Ego Phobis Berulini Propitius Ero. Wie es in Dresden geschehen ist, wo auch die königliche Kirche mit so viel Beifall von unserer Kompanie bedient wird. Zitat Ende.